Thema: Erneuerbare Energien. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Erneuerbare Energien sind Energieträger, die auch in mehreren Jahrhunderten nicht aufgebraucht sind. Daraus kann die Menschheit also noch lange Zeit Ökostrom produzieren. Erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Solarenergie haben, insbesondere auf lange Sicht, viele Vorteile. Sie heißen so, weil sie sich im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas erneuern. Ein anderer Name für diese Energieträger ist grüne Energie. Die atomaren Katastrophen in der Ukraine und Japan machten deutlich, wie wichtig die Sicherheit von Kraftwerken ist. Atomkraftwerke produzieren vielleicht billiger und mehr Strom, aber die radioaktive Strahlung ist eine der größten Gefahren auf der Erde. Kein Wunder, dass viele Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Kraftwerke schließen und sich eine Zukunft ohne Atomenergie vorstellen. Hier wird deutlich, dass bei Windkraft- oder Solaranlagen keine Katastrophe in diesem Sinne zustande kommen kann. Würde man überall grüne Energie benutzen, hätten wir bald keine Ölkatastrophen mehr. Die Meere wären weniger verseucht und auch der Treibhauseffekt könnte reduziert und im Zusammenhang damit der Klimawandel angehalten werden. Ein weiterer Vorteil der Ökoenergie liegt darin, dass sie je nach geografischer Lage des Landes überall produziert werden kann. Dies schafft einem Staat Unabhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Krisen. Die Länder sind nicht mehr auf Öl, Gas oder Atommächte angewiesen. Doch das Allerwichtigste ist, dass die grüne Energie gerade deshalb diesen Namen trägt, weil sie das Ökosystem unseres Planeten nicht so sehr belastet. Und etwas für die Umwelt zu tun, ist für viele von uns ein beruhigendes Gefühl. Auf Bild 1 ist eine Solaranlage auf dem Dach eines Gebäudes zu sehen. So etwas hat auch unsere Schule. Und in meiner Stadt gibt es immer mehr Einfamilienhäuser mit einem Sonnenkollektor, trotz der Tatsache, dass die Anschaffung einer solchen Anlage, wie ich hörte, ziemlich teuer sein kann. Solarenergie zählt zu den umweltfreundlichsten Energieressourcen. Man kann die Kraft der Sonne für die Erzeugung von Wärme oder Strom nutzbar machen. Wie Solaranlagen funktionieren, weiß ich nicht genau. Aber mit ihnen werden die Sonnenstrahlen aufgefangen und gespeichert. Und daraus wird Wärme, die man bei Bedarf im Haushalt nutzen kann, zum Beispiel zum Duschen oder als Heizung. Wer mit Solarenergie heizt, spart Heizkosten. Windräder, wie man sie auf Bild 2 sieht, funktionieren noch einfacher. Gibt es Wind, drehen sich die Räder. Aus dieser Energie wird dann Strom erzeugt. Die Höhe der Anlage ist dabei sehr wichtig. Daher baut man Windräder möglichst hoch, denn weiter oben bläst der Wind stärker. Je größer die Anlage ist, desto mehr Strom kann erzeugt werden. Noch mehr Leistung ist möglich, wenn Windräder nicht einzeln stehen, sondern mehrere hundert in gigantischen Windparks. Ein schöner Anblick für mich. Eine technische Erfindung der Umwelt zuliebe, auf die man wirklich stolz sein kann.